Kapitel 36. Die drei Jungen diskutieren. Der erste Junge sagt: Dieses Mädchen ist 16 Jahre alt. Es hat nur Sex im Kopf. Der zweite sagt: Unsinn, du hast nur Sex im Kopf. Mädchen wollen Romantik. Der dritte sagt: In dieses Mädchen musst du investieren. Coca-Cola, Kino, Disco. Scheiße, Mann, wir haben kein Geld. Kapitel 37. Eva schreibt: Was arbeitest du? Ich arbeite in der Mathematik. Interessant, ich auch. Ich möchte dir eine Datei mit einer Mozart-Oper aus Los Angeles schicken. Sie ist fantastisch. Die Oper gibt es in 2 Monaten auf CD. Warum hast du die Oper schon? Ich habe Connections. Arnold schickt die Oper. Eva lädt sie auf den alten MP3-Player, den sie vor 2 Monaten von ihrem Bruder bekommen hat. Arnold fragt: Wann mailen wir uns wieder? Morgen. Gute Nacht. Schlaf gut. Kapitel 38. Eva geht nach Hause. Sie hört die Mozart-Oper. Sie fühlt sich gut. Die kalte Temperatur ist ihr egal. Heute Abend ist Wien schön. Es gibt viele schöne alte Häuser. In Wien gibt es viel Tradition. Kapitel 39. Am nächsten Morgen trinkt Eva ein Glas Milch und isst ein Brot mit Marmelade. Dann geht sie zur Universität. Sie studiert in der Bibliothek und geht in Seminare. Am Mittag geht Eva mit Sissi zum Essen in die Mensa. Sissi erzählt: Ich bin jetzt auch im Internet-Dating. Der Mann mit den blauen Augen sitzt in der Nähe. Er flirtet mit einer Frau. Er nimmt ein Foto aus seinem Portemonnaie. Dann sagt er: Sieh mal, das ist dein Foto. Du bist die schönste Frau in Wien. Kapitel 40. Am Abend geht Eva in ein Internetcafé. Auf ihrem Account gibt es 7 E-Mails von 9 Männern. Aber das interessiert Eva jetzt nicht. Sie möchte eine E-Mail von Arnold. Aber es gibt keine E-Mail von Arnold. Eva ist enttäuscht. Sie denkt: Vielleicht ist Arnold online. Ich versuche es. Hi, Arnold.